Willkommen, Kiezbiografien, Ausgabe 2. Mit der inoffiziellen Ausgabe 0, die dritte. Ich bin heute zu Besuch bei Anton. Hallo, Anton. Hallo. Ich kenne Anton, oder ich habe Anton kennengelernt in seiner Rolle als Tanzlehrer. Weil er ist mein Tanzlehrer. Also nicht nur mein Tanzlehrer, aber ich lerne bei ihm Standardtanz. Und letztendlich, was sich bei mir so als Frage ergeben hatte, fand das, ist es ganz spannend, weil er hat dann so ein paar Sachen erzählt. Da dachte ich mir dann halt, das finde ich so spannend, dass ich gerne mal ihn zu dem Phänomen, wie wird man Tanzlehrer, beziehungsweise über seine Biografie, wie er zum Tanz respektive dazu, Tanzlehrer zu werden gekommen ist, befragen wollte. Und er hat sich bereit erklärt, das zu tun. Das freut mich. Dankeschön. Gerne. Und damit auch schon wieder genug der Vorworte. Vielleicht können wir aber so tatsächlich einsteigen. Was ich weiß, ist, dass du nicht im Kindertanz angefangen hast, sondern vor 13 Jahren, glaube ich, hast du gesagt, auf der Straße hast du angefangen. Und da warst du ja auch nicht mehr 5 oder 15. vielleicht kannst du da einhaken, wenn wir irgendwie versuchen, so biografisch vorzugehen. Wie bist du tatsächlich, erinnerst du dich noch, wie du zum Tanzen gekommen bist? Mhm. Naja, ich habe vor 13 Jahren, da war ich 38, 39. Oh ja, yeah, echt? Okay. Er sieht nicht so alt aus. bin ich ins SO 36 und da war Sonntagnachmittags Tanzveranstaltung, eine schwul-lesbische Tanzveranstaltung, die da jeden Sonntag ist, nach wie vor. Und da habe ich die Leute tanzen sehen und habe gedacht, das will ich können. Und mein großes Problem war eigentlich immer mit Ausgehen. Auf Partys gehen ist langweilig. Ich nehme keinen Alkohol zu mir, auch keine anderen Drogen. Bin also eher ein bisschen so Straight Edge. Schlaftablette eher. und rauche auch nicht. Und mit dem Quatschen ist es nach einer Weile auf einer Party, wenn die anderen alle betrunkener werden, auch nicht mehr so super. Also ich fand es auf jeden Fall immer langweilig. Und Tanzen war das, was dann angefangen hat, oder mit dem es angefangen hat bei mir, das Ausgehen, dass es mir Freude macht, dass ich mich drauf gefreut habe, da ist eine Party, da kann ich hingehen, da kann ich tanzen. Aber das ist ja nur jetzt tatsächlich... Ja, das heißt, also hast du dann erstmal tanzt, also du hast ja dann, du bist ja nicht als Tanzlehrer geworden. Nein, ich bin... Du hast dann erstmal nur getanzt, ja? Nein, ich habe dann drei Bekannte von mir davon überzeugt, dass wir zusammen einen Tanzkurs machen. Sind dann als vier Männer in eine Tanzschule gegangen. Eine klassische? In eine ganz normale Tanzschule in Kreuzberg. Mhm. Und haben da in einem gemischten Kurs da einen Anfängertanzkurs gemacht. Und dann waren wir fertig nach einem Vierteljahr. Oder was, der Kurs war fertig, wir waren noch nicht so richtig. Und dann, komm, wir gehen jetzt ins SO 36 tanzen, die anderen. Nee, wir können das ja noch nicht, wir trauen uns nicht und so. Und dann bin ich trotzdem alleine hin, konnte es ja auch nicht wirklich. Und habe dann einfach Leute angequatscht, tanzt du mit mir? Ich habe mit Folgen angefangen zu tanzen. Folgen, also das heißt, du wurdest geführt? Ich wurde geführt. Also wir sprechen hier übrigens über Standardtanz, ne? Hier nicht Breakdance oder sowas, sondern das ist richtig mit anfassen. Exemplarische Tänze sind in diesem Falle der Walzer, Slow Fox, Cha-Cha-Cha, ne? Rumba, ja. Sowas halt, sowas. Ne? Nicht hier Ringelpiet mit anfassen oder so. Ja, nee, gut, ich wollte aber, kommen wir, ja, also ja. Du bist eigentlich nach diesem Tanzkurs zurück ins SO36 gestürzt. Und dann ist es ein schwieriges Pflaster als Anfänger oder Anfängerin da hinzugehen und wildfremde Menschen aufzufordern. Tanzt du mit mir? Ja, vor allem, wenn man es dann auch nicht so richtig kann. Aber da muss man durch dann. Also wenn man jetzt nicht einen festen Tanzpartner hat, den man eh kennt, finde ich auch die, sagen wir mal, didaktisch bessere Methode, mhm. Weil man einfach mit vielen Leuten tanzt und dadurch auch viel mitkriegt. Also man lernt einfach auch viel dabei. Wie bist du da angenommen worden? Ich meine, auf der einen Seite natürlich, also wenn ich zum Beispiel, also es gibt ja so ein klassisches Modell im Unterricht, jetzt mal bitte alle, die geführt werden, einen Tanzpartner weiter. Ja, und dann hast du dann plötzlich eine andere Dame vor dir stehen. Und dann fange ich mich an, teilweise, wenn ich es noch nicht so richtig drauf habe, dann auch mich an zu entschuldigen, wenn was schiefgegangen ist. Ja? Also wenn du jetzt da hingekommen bist. Und darf ich bitten, ja, irgendwie so, oder aufgefordert wurdest. Und das hat natürlich auch geruckelt und gerackelt, irgendwie so, wie war das Feedback von den anderen? War das eher von wegen, naja, wird schon, oder pass auf hier, oder wurde das überhaupt thematisiert, oder war das auch frustrierend? Also ich fand es gut, wenn Leute mir was erklärt haben. Mhm. Also ich bin da sehr lernbegierig, bin ich nach wie vor. Und also ätzend fand ich das nie. Und also es haben Leute machen dann einen, fangen an, Komplimente zu machen, das ist schon toll. Ja? Also das erlebt man sonst, also erlebe ich sonst im Leben nicht so, dass wildfremde Menschen sagen, lalala, das finden sie toll oder sonst irgendwas. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt wissen wollte. Also was ich als furchtbar empfinden würde. Dass nämlich halt Leute quasi dann halt anfangen, wie, oh Gott, der tritt ja immer auf die Füße und macht einen großen Bogen oder wie auch immer halt, dass du jetzt Schwierigkeiten hast zu landen. Sondern also du warst ja so wissbegierig und auch motiviert, dass du ja auch noch so dann deine Fortschritte gemacht hast und die Leute ja anscheinend auch wieder gerne mit dir zusammen getanzt haben und nicht schreiend weggerannt sind, als Anton kam. Zumindest habe ich so wahrgenommen. Ja. Vielleicht sind auch welche schreiend weggegangen. Ja, aber die hast du dann halt nicht mehr gesehen. Es waren auch genug andere. Also ich weiß in der Tat von einem Mann, mit dem ich getanzt habe, dem bin ich immer auf die Füße gelatscht. Und es war mir vollkommen unklar, warum, weshalb. Und wir haben dann auch mal meinen Tanzlehrer gefragt damals, warum das ist, aber wir haben das nicht klären können, was da sozusagen an der Synchronisation zwischen uns beiden fehlgelaufen ist. Mhm. Es hat nicht geklappt, wir haben es dann auch aufgegeben, miteinander zu tanzen. Ja, gut. Aber das war wirklich eher die Ausnahme. Man hat halt so probiert, es hat nicht sein sollen. Ja, gut, das wird also so gesehen, also wenn du sagst, dass du angefangen hast, also mit geführt werden, dann macht mir das schon einiges klar, weil ich betrachte es irgendwie gar nicht so als Selbstverständlichkeit, beide Perspektiven drauf zu haben. So als Hete, ne, als heterosexueller Typ bist du ja per se in die männliche Führungsrolle so prädestiniert quasi. Ich weiß nicht, ob es viele Paare gibt, die das halt umdrehen. Von den Frauen wird dann halt oftmals erwartet, macht euch locker, hört auf die Körpersignale, Bewegungssignale eures Führenden, ja, und lasst das auch zu, geführt zu werden. Das war ja so eine Baustelle für mich, als ich jetzt angefangen habe, so etwas im zarten Alter von 37 zu Beginn, ne? Weil mir erscheint Standardtanz wie so ein Relikt aus einer anderen Zeit. Weil, also nicht, dass, weil zu wenig Leute machen wollen, das ist mir eigentlich egal, sondern weil Rollenverhältnisse dort quasi im Spiel tradiert werden, die mit meinem alltäglichen Leben und in meinem Umgang, in meiner Beziehung oder was auch immer, irgendwie so gar kaum mehr was zu tun haben. Das ist nicht partnerschaftlich demokratisch, wie man so schön sagt, ja, sondern das sind ganz klare hier, also führen und geführt werden. Ja, irgendwie so. Und ich glaube, es ist beiden Rollen oder beiden Geschlechtern halt auch schwerfällt, diese Rolle einzunehmen. Also mir fiel es extrem schwer, plötzlich bestimmt zu sollen, also ich soll bestimmen, wo es lang geht und quasi wie vorausschauendes Fahren, ja, irgendwie. Mhm. Und meine Frau muss wirklich alles aufgeben, was sie als selbstbestimmt quasi erlernt hat in dieser Gesellschaft und soll einfach nur das tun, was ich anzeige. So. Und das fand, da habe ich mir echt schwer getan. Also jetzt mittlerweile geht es so, aber am Anfang irgendwie war es wie so eine Sperre, das überhaupt zu machen. Vielleicht habe ich es auch zu ernst genommen. Vielleicht ist es eigentlich auch eher ein Spiel. Nee, ich finde es ein ganz großes Problem daran, dass diese tradierten Rollen da so meist unhinterfragt übernommen werden. Ja, also ich habe es erlebt, das war jetzt in meinem Salsa-Unterricht, da bin ich mit einer Frau hingegangen, also bei so einem offenen Unterricht vor einem Tanzabend und irgendwie, und da war ich wollte auch mich führen lassen und die Frau, mit der ich da war, wollte führen. Wir haben uns dann auch entsprechend bei den führenden und folgenden einsortiert und so, wurden sofort zurechtgewiesen, dass wir falsch wären. Ja, also weil ich der einzige Mann unter den Frauen war und sie die einzige Frau unter den Männern. Und dann haben wir gesagt, nee, ist schon okay. Und das war wirklich, also wir mussten uns richtig dumme Sprüche anhören dazu. Ich weiß sie leider nicht mehr. Sogar von, also nur als Tanzlehrer? Von der Tanzlehrerin, ja. Okay. Und alle hihihi irgendwie. Und also wo es dann... Also einzelne Leute, die da auch getanzt waren, waren sozusagen solidarischer damit. Ja. Also haben gesagt, ja, haben halt die zu den Sprüchen dann auch die Augen verdreht und so. Und es war dann, also es ging dann um Folgen, um sich führen lassen und so. Und dann die Tanz war eine Frau, die Tanzlehrerin und so. Und es ging auch darum halt, dass die Folgenden oder vielmehr, dass die Frauen ja sozusagen qua Geschlecht, Biologie, oder? Qua X-Chromosom dazu in der Lage wären, zu folgen, also sozusagen ihr eigenes, sich fremdbestimmen zu lassen, was es im Endeffekt ja ist. Ja? Ich hatte immer das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas aufoktroyieren. Ja? Ich muss halt irgendwie etwas durchsetzen. Ja, das ist natürlich die, also ich kenne schon beide Rollen. Also ich finde es zum Beispiel auch total angenehm, diese Verantwortung abzugeben und zu sagen, ja, okay, ich mache jetzt mit einem Menschen was zusammen. Das ist jetzt nicht, hat jetzt keine große Wichtigkeit, außer es macht beiden hoffentlich Freude. Und da sozusagen auch zusammen was hinzubekommen und das finde ich schon ein tolles Erlebnis einfach auch. Es ist sehr schwierig, also ich hab mir auch viele Gedanken dazu gemacht oder auch das mit einer Freundin von mir, die da auch immer sehr, sagen wir mal so, hart drüber urteilt. Das ist ja dann doch... Hart drüber urteilen? Worüber? Naja, dass diese Rollenverteilung, okay, dass die Frauen folgen und die Männer führen in aller Regel. Und das und auch über diese Hierarchie, auch selbst wenn es jetzt nicht nach Geschlechtern aufgetrennt ist, dass es halt dann doch patriarchale Denkmuster oder Verhaltensmuster fördert, ja, einfach. Ja. Oder bedient. Also, ja, oder Denkmuster bedient. Ja, so und kommt es mir zumindest teilweise vor. Ja, es ist kann man auch sagen, ja. Ist ein Problem da drin. Das Problem ist, mir fallen keine gleichberechtigten Sachen ein, die auf diesem Niveau sind. Du kannst natürlich gleichberechtigt tanzen, indem du eine Choreografie abtanzt. Das sieht man ja teilweise bei Paaren, wenn man halt mal mit jemandem tanzt, wo du merkst, da also gibt es kein Drücken oder kein Hinführen in dem Sinne von Lenken oder Kraft ausüben, sondern wo halt quasi umeinander herum getanzt wird, aber als Einheit. Also nach außen hin sieht es aus wie eine Einheit, ja, und sieht auch sehr ziemlich gut aus, irgendwie sehr schlüssig, sehr rhythmisch oder wie auch immer halt, ne, also wie eine Einheit halt. Einheit halt, aber gleichzeitig, wenn du dann halt mal die eine Rolle einnimmst, dann fehlt da quasi der Gegenüber. Ja, das ist total langweilig. Ja, also finde ich tanztechnisch oder auch von dem Spaß daran total langweilig, wenn ich mit jemandem zusammen tanze. Entweder, also egal in welcher Rolle, also wenn ich in der folgenden Rolle bin, wo ich merke, ich werde nicht geführt, ich muss jetzt auf einmal mir Gedanken machen, was ich tanze. Überhaupt interessiert mich nicht. Und andererseits auch, wenn ich führe, wenn ich Sachen... und merke, mein Tanzpartner, meine Tanzpartnerin läuft halt einfach irgendwelche Schritte ab, die sie jetzt denkt, dass sie jetzt dran wären. Und das hat nichts mit Kommunikation miteinander zu tun. Ja? Also es ist ja... Das ist spannend, weil Tanz ist nonverbale Kommunikation. Genau. Und die ist, na sagen wir mal, sie ist schon in einer gewissen Weise einseitig, weil... sozusagen als Führender oder als Führende sagst du, was du sagen willst oder vermittelst du, was du sagen willst und der andere kann eigentlich im großen Ganzen nur Ja dazu sagen oder man lässt es halt dann sein. Also es ist mit Kommunikation ist schon ein schwieriger Begriff da drin. Ja, aber eine steile These, wenn ich darüber nachdenke, dass, also es hieß ja, man könnte ableiten als These, dass intellektuell geleitete, dem Wort zugewandte Menschen unter Umständen Schwierigkeiten haben, sich im Tanz zu artikulieren, weil es ja so eine Art intellektuelle Reflexion, also was wir jetzt machen hier zum Beispiel, ja, also 1000 Wörter ist umreißen, das ist ja eine viel umständlichere, auch von der Informationsleistung her vielleicht härter getaktete, als jetzt zu sagen, jetzt machen wir folgende Bewegung, folgende Tanzformation. Da musst du ja viel klarer eigentlich formulieren, viel klarer ansagen und du darfst auch nicht hadern. Du hast auch keinen zweiten Versuch, etwas zu erläutern, sondern das funktioniert entweder oder du bist aus dem Takt. Ja. Also ich finde, vielleicht ist auch das, was das so, finde ich, so herausfordernd macht. Ich bin gewohnt. Ja, ich war mal bei einem Mann im Tanzunterricht, wo ich finde der Tanz wahnsinnig schön. Also bei dem hocke ich mich wirklich gern an den Rand und gucke dem einfach zu, wie er tanzt. Ja, was wirklich bei wenigen Leuten ist, weil ich es wirklich so schön finde, wie der tanzt, musikalisch und bewegungstechnisch. Ja. Und naja, und da ging es halt ganz viel darum, was man denn mit diesem Tanzen ausdrücken will und so irgendwie. Und da muss ich sagen, da geht es mir gar nicht so. Ich will mit dem Tanzen nichts ausdrücken. Also ich habe mit dem Tanzen eine Form gefunden, mich zu Musik zu bewegen, weil es also zum Beispiel das alleine in der Gegend rumhotzen, finde ich total öde, weil ich mir ständig Gedanken machen muss, wie bewege ich mich denn jetzt, passt es irgendwie zu der Musik und ich vielmehr drauf achte oder meine es drauf achten zu müssen, wie wirkt es denn nach außen, wenn ich mit einem anderen Menschen zusammen tanze. Und durchaus, also in einem vorgegebenen Bewegungsrahmen mich bewege, ja, dann ist es sowas von locker. Also wenn ich sozusagen einen Baukasten habe, ich habe die und die Bestandteile, mit denen kann ich mich jetzt zu dieser Musik bewegen, muss nicht mehr drüber nachdenken, was passt denn da jetzt, sondern das finde ich sowas von befreiend, ja. Mhm. Also, dass ich mir eigentlich keinen Kopf mehr dazu machen muss, sondern wirklich, also ich erlebe es als was Befreiendes, diese Form zu haben. Das Interessante beim Standardtanz, finde ich, ist auch, dass die Lichtverhältnisse andere sind. Also, das ist ja wirklich sichtbar. Ne? Also, wenn der Ballroom voll ist, also in diesem Falle sprechen wir jetzt mal, also meine Erfahrung ist ja vom Klärchen ins Ballhaus, wenn der Ballroom voll ist, dann ist zwar das halt durchaus glittriges, buntes Licht, aber es ist nicht dunkel. Ich erinnere mich in den 90ern, als wir sind immer nach Berlin dann gefahren, als ich noch nicht hier gewohnt habe, um tanzen zu gehen. Das waren dann halt, gerne waren wir im WMF und im Icon, das war dann Drum and Bass, also wirklich so, ne, Rumpeldisco. Und wir fanden es immer sehr geil, weil die Berliner haben immer den Flur total dunkel gehabt. Ja, also wenn du gehemmt warst und eigentlich nicht wusstest, wie du dich bewegen kannst oder sollst, die Musik aber gut fandest irgendwie, dann wolltest du nicht gesehen werden, wenn du tanzt irgendwie. Und in Berlin war es möglich, halt im Dunkeln einfach abzugehen, das hat niemand gekratzt. So. Und das war jetzt so der Versuch im Diskothekenfeld, sich den Raum zu schaffen, tanzen zu können, ohne das Gefühl zu haben, dass halt Leute einem ständig irgendwie anglotzen und abchecken, wie man was macht und man sich damit gleichzeitig wieder so eine Hemmung auferlegt. Ja. Gut, jetzt haben wir halt Licht im Raum und man setzt sich auch im Ballroom an die Seite, trinkt was, guckt dann halt anderen Leuten beim Tanzen zu. Manche können es halt ziemlich gut, fast schon perfekt. Jetzt im Sommer gab es ja die offene Tanzbar an der Spree, an der Museumsinsel. Da waren ja Leute, die waren Profitänzer, hast du gesehen, aber auch dann halt so, keine Ahnung, lateinamerikanische Touristenpärchen, so, das war ein japanisches Pärchen, was halt so ganz zaghaft mit 60 Jahren halt da so einen Grundschritt, klein getippelt ist, so, und das war halt eine bunte Tüte von unterschiedlichsten Leuten. Hoppla, jetzt klingelt das Telefon. Ja, ich mache jetzt mal kurz aus und dann mache ich wieder an. tatsächlich hier in deiner Werkstatt. Du bist Drucker von Beruf. Ja. Und das deutet schon an, was ich auch ganz spannend finde, nämlich daraus lese ich, dass du ja nicht Tanzlehrer hauptberuflich bist, sondern dieses Thema immer mehr Raum für dich eingenommen hat und du, wie viele andere Musiker auch, nebenbei einem anderen Beruf nachgehst, mit dem du dein Gelderwerb hast. Aber das ist ja mehr als ein Hobby vermutlich. Und genau jetzt die Frage dazu, wann war der Punkt, als dir das Tanzen alleine vielleicht gar nicht mehr ausgereicht hat, sondern du noch diesen einen Schritt weitergegangen bist, nämlich zu sagen, irgendwie, okay, das, was ich jetzt gelernt habe, die Fähigkeiten, die ich mir hier erworben habe im Tanzen, gebe ich jetzt tatsächlich weiter. Also wann hast du die Lehrerperspektive eingenommen und was war das ausschlaggebende Moment dafür? Naja, es gab eine Freundin von mir, deren Sohn Abi machte und der wollte zum Abiball, aus was für Gründen auch immer, tanzen können. Und das Problem ist ja, dass so herkömmliche Tanzschulen doch relativ teuer sind. Und sie hatte mich gefragt, ob ich denn nicht einfach mit ihr zusammen und ihrem Sohn und ein paar Freunde und Freundinnen von ihm einen kleinen Tanzkurs machen möchte, damit die das lernen. Damit sie fit sind, wenn abends der Walzer gespielt genau. wird und alle getanzt. Und das haben wir dann auch ein Jahr lang gemacht. Und dann war auch dieser Abiball, es gab aber keinen einzigen Tanz, den man irgendwas... naja, es stimmt nicht. Disco Fox. Es gab schon alles. Ein bisschen Musik dazu, aber es hat niemand, außer nämlich meiner Freundin und ich, wir waren da beide auch eingeladen. Wir haben dann auch zusammen getanzt, aber alle anderen haben alleine da abgehottet. Und von daher, also jetzt von dem Grund, warum ich dieses Tanz, das Lehren angefangen habe, hat sich da, war nicht so Erfolg beschieden. Aber es hat dazu geführt, dass ich halt eine Gruppe angefangen hatte, wo ich gelehrt habe. Und das war, das ist jetzt glaube ich auch schon 8 Jahre her oder so irgendwas. Mhm. Und da habe ich so, die Leute haben sich auch gewechselt. Es sind dann auch mehr Leute, mit denen ich auch sonntags im SO 36 tanzen, bin da dazugekommen und mit denen mache ich das nach wie vor. Praktisch so eine mehr oder weniger Bekannten- oder Freundegruppen, also wo es auch nicht um Geld verdienen geht. Das war das eine und dann hat mich vor 3 Jahren, glaube ich war es, Lisa, meine jetzige Tanzchefin, halt gefragt, ob ich nicht mit ihr zusammen erst einen Kurs machen möchte, was aber darauf hinauslaufen sollte, dass ich den auch alleine mache. Und das habe ich dann, also mache ich jetzt seit 3 Jahren. Das heißt also, Lisa ist halt die Chefin der Tanzschule in Klärchens Ballhaus. Genau. Das ist ja also ihre Position eigentlich. Ja. Ne? Ich weiß halt gar nicht, wie das, weil ich halt sowas, ich habe mich ja als Teenager erfolgreich dagegen gewehrt, eine Tanzschule zu besuchen. Ja. Und alle anderen nach der Klasse mit Dirty Dancing dann durchgedreht sind, habe ich halt T-Shirts mit Eat Fast, Die Young getragen. Irgendwie, also es war nicht so mein Programm. Jetzt kann ich es schätzen langsam. Ja, aber damals war es einfach nicht für mich adäquat. Und ich weiß gar nicht, wie das in anderen Tanzschulen deswegen läuft. Irgendwie so. Aber einer der Punkte, die mir sofort aufgefallen ist, war halt, dass du beide Blicke halt hast. Also du kannst uns Typen zeigen, wie wir zu führen haben. Du kannst den Damen auch gleichzeitig, also auch zeigen, wie das geht, die geführten Schritte einzustudieren. Oftmals sind es ja vielleicht dann eher so 2 Leute, die so einen Tanzkurs leiten in einer klassischen Tanzschule. Ein Typ für die Typen, eine Frau für die Damen. Um halt auch da gegebenenfalls Zeit anzulegen, zu helfen zu können. Oder irre ich mich da? Weil wenn Lisa und du angefangen haben, dann wie waren da die Rollenaufteilungen? Ich meine, klar, Lisa kann auch ja, den Männern zeigen. Du musst als Tanzlehrer und Tanzlehrerin, du musst beide Sachen können, definitiv. Weil also, es geht ja noch einen Schritt weiter, nicht nur das zu zeigen, sondern also wenn oftmals gehst du ja zu Paaren und ja. sagst, hier, pass auf, ich tanze jetzt mal mit dir. Dann ist es vielleicht auch Aufgabe oder des professionellen Tanzlehrers, auch die Damenrolle einzunehmen, um gegebenenfalls, wenn der Typ ein Problem hat mit seinen Füßen, ja, irgendwie dann besser Fehleranalyse machen zu können, was er jetzt gerade falsch macht, wenn es schon offensichtlich ist, dass es eher an ihm liegt. Aber da komme ich schon wieder zu so einem komischen Knackpunkt, nämlich ist es denn so einfach, Typen davon zu überzeugen, jetzt hier, pass auf, jetzt interpretiere mich mal bitte als deine Frau, weil ich kann mir vorstellen, dass sehr viele haben so, zeig das mal lieber ihr oder kannst du das nicht irgendwie, also das Geschlechtliche schwingt da ja auch immer wieder mit. Also ich ignoriere das einfach. Ja, also du schnappst dir die einfach. Ich schnapp mir die einfach, ja. Ich stelle mich einfach hin und so kommen wir tanzen jetzt miteinander. Und das sind Leute, also Männer sind da schon verunsichert. Das gibt es durchaus, aber da weigere ich mich eigentlich, Rücksicht drauf zu nehmen. Oder ich finde es auch falsch, weil es geht in dieser Situation einfach darum, eine Technik zu lernen. Und ich als Tanzlehrer bin auch ein Mann einfach und ich kann ihm das zeigen und es gibt diese Irritation andersrum, also wenn eine Frau unterrichtet, so nicht, weil die Frauen sind da wesentlich, sagen wir mal, es ist gesellschaftlich wesentlich akzeptierter, dass zwei Frauen miteinander tanzen, weil üblich oder oft ist es ja schon so, dass einfach weniger Männer Lust haben zu tanzen und von daher ist es, hat es überhaupt jetzt nicht, spielt es überhaupt nicht in den Kontext rein von Homosexualität. Mhm. Ja? Während wenn zwei Männer miteinander tanzen, sofort. Ja? Also da gibt es überhaupt nichts, es ist, ist sofort schulkonnotiert. Also auch da finde ich irgendwie, ich komme immer wieder, bei Standardtanz komme ich immer wieder auf so eine Art sexuelle Konnotierung. Weil wenn ich jetzt so Pornografie angucke, ne? Irgendwie so, also so Lesben. Szenen, ja, wo zwei Frauen miteinander rummachen, ist ja in so einem Standard-Porno immer irgendwo im Programm drin. Mhm. Das ist eine männliche Fantasie, also eine heterosexuelle männliche Fantasie, dass zwei Frauen irgendwas miteinander machen. Ja, irgendwie so. Dabei kommen die Typen aber total schlecht drauf, irgendwie, wenn sie irgendwie sowas gespiegelt kriegen würden. Ja, irgendwie. Und das ist natürlich jetzt die Hardcore-Version dessen, was beim Tanz irgendwo vielleicht stattfindet. Also da ist dann wieder diese Hemmung, ich tanze doch nicht mit einem Mann, das ist schwul. Ja. Ja, irgendwie so. Und ist das... Also was ich an Klärchens Ballhaus so charmant finde, ist, abgesehen davon, dass die Kursstruktur eine andere ist als im klassischen Tanzseminar, so Tanzkurs, es ist echt auch eine bunte Tüte von Leuten, mit denen ich diesen Einstiegskurs gemacht habe. Da waren sowohl zwei Frauen oder auch mal zwei Männer, die mit aneinander dahin gekommen sind, um den ersten Kurs zu machen, aber sie sind auch altersmäßig extrem gestreut. Ja, irgendwie. Und es hat, es ist eine sehr... Also unverschulte Art und Weise, einen Tanzkurs zu begehen. So war es zumindest meine Wahrnehmung, als ich da angefangen habe. Und das entsprach auch in keinster Weise dessen, was ich als Bild oder als Erfahrung einer klassischen Tanzschule mitgebracht habe. Also auch wenn ich jetzt nicht getanzt habe, haben ja meine Klassenkameraden getanzt und meine Eltern waren früher auch tanzen und ich habe auch solche komischen Weihnachtsfeiern in Tanzschulen mitgemacht, ja, als Gast. Und habe da kosten dürfen, wie normalerweise sowas funktioniert. Hm. Ansonsten guckt man bei YouTube einfach irgendwelche Filme an. Egal. Ne? Aber das ist jetzt nun mal anders bei Klärchens Ballhaus. Für mich jetzt so gewesen. Dass du jetzt bei Klärchens gelandet bist, ist auf deiner Seite die Ansprache von Lisa gewesen. Möchtest du bei uns vielleicht was machen, einen Kurs übernehmen? Das hat ja nichts damit zu tun. Klar, wenn es dir dann nicht gefallen würde als Lehrer, wärst du wahrscheinlich auch schon wieder längst weg. Gerade mit dem Wechsel vom SO 36 und dem explizit als gleichgeschlechtlich beworbenen Event jetzt in auf jeden Fall abgesoftet, aber auch eigentlich heterosexuell dominierte Tanzschulstruktur zu gehen. Was war das, was dich bei Klärchens, anders gefragt, hat dich bei Klärchens jetzt auch irgendetwas so ähnlich gefangen oder gefesselt, wie es mir ging, dass ich gesagt habe, okay, hier möchte ich gerne weiter sein, hier bin ich richtig, das ist anders als das, was ich glaube, sonst bekommen zu können? Also ich finde bei Klärchens finde ich sehr angenehm, dass die Unternehmensstruktur, zumindest wie ich sie mitkriege, relativ locker ist. Ja? Mhm. Das finde ich, also jetzt, das finde ich wirklich, also man kann da Dinge tun, die man in einem, sagen wir mal, normaleren Betrieb, also sagen wir mal, der nur auf Gewinnerwirtschaftung ausgerichtet ist, so nicht machen könnte. Und also man hat dann, also im Endeffekt müssen sich die Sachen, die man da macht, auch rechnen, keine Frage. Aber es, sagen wir mal, sie sind nicht durchoptimiert. Ja, also es geht nicht darum, so und so viel Kapital an oder Ressourcen werden möglichst gewinnbringend eingesetzt, sondern es geht ganz viel darum auch, okay, also gerade mit diesen Tanzgeschichten, ja, das könnte schön sein, probieren wir, ob wir es machen. Ja? Und das finde ich sehr angenehm da. Der Aspekt mit jetzt, dass es ja doch eher heterosexuelle Szene ist. Also sie hat viele Paare einfach. Ja, also, ja, also gemischte Paare. Ja, es sind gemischtgeschlechtliche Paare und okay, das ist eine Unterstellung, dass diese Menschen alle heteros sind. Sicher, okay. Also es ist aber sie geben sich ne? zumindest so. Der Eindruck erscheint. Ja. Gleichzeitig aber auch war es aufgelockert genug, ja, irgendwie mir das Gefühl zu geben, okay, hier ist echt eine bunte Tüte von Menschen zusammengewürfelt, sie sind so oder so und auf jeden Fall falle ich da nicht sonderlich auf. Mm. Ja, das ist auf jeden Fall, aber es gibt zum Beispiel auch Freunde oder Bekannte von mir, die schwul sind, die sagen, die gehen da nicht hin oder nicht, das liegt vielleicht nicht nur an gleichen Zweihaus, die würden überhaupt nicht in eine gemischte Veranstaltung gehen und da mit einem Mann tanzen. Mm. Also das gibt's nach wie vor, dass Leute sich da weigern oder was an zum Beispiel an der Strandbahn noch wesentlich mehr ist. Dass sie sich weigern? Also dass das einfach auch, sagen wir mal, Gespräch bei den Umstehenden ist. Ja, dass es wirklich Thema ist, dass da Männer miteinander tanzen. Ja, oder auch Frauen. Also ich glaube, also ich habe da einige richtig krasse Frauenpaare gesehen, die richtig hammergeil. Da war immer so zwei ganz... Ich glaube, es waren zwei, müssen eigentlich. Also die eine war eher so androgyn, ja, aber beide total schlank. Und die haben immer so ganz nah aneinander getanzt. Irgendwie so. Auch meistens mit dem Arm irgendwie eher unten als jetzt auch oben gehalten. Mhm. Ne, irgendwie so. Und Hammerdrehungen und so weiter halt. Ne, irgendwie so. Und das. Also das waren nicht nur Typen. Teilweise. Nein, ich meine, aber was wird was anderes thematisiert. Bei den zwei Frauen thematisierst du, welche Art sie tanzen. Mhm. Ach, und bei den Typen, wird zwei Typen da thematisiert. Also wenn man da sind ja einfach auch viele Touristen und Touristinnen, die da rumlaufen. Und wenn man da einmal durchs Publikum läuft, das passiert einem wirklich, wenn man eine Runde dreht, man hat mindestens dreimal ein Gesprächsfetzen im Ohr, da tanzen auch Männer miteinander. Und also das an sich das Thema ist. Das Thema im positiven Sinne, also man kann ja darüber quasi, Mensch, da tanzen ja Männer miteinander, ja, ist ja nicht, also wenn jemand irgendwie so... provokative Sprüche von oben runter rufen. Es ist relativ neutral, also sozusagen ein Erstaunen, also was ich mitgekriegt habe zumindest, es ist jetzt nicht so irgendwie, es ist eine Verwunderung darüber, ja. Dass sagen wir mal, Schwule so sichtbar sind auch, weil sonst, wann kriegt man denn mit, dass irgendjemand schwul oder lesbisch ist? Man kriegt es beim CSD mit, weil da eine ganze Meute entsprechend aufgetakelt rumrennt. Nein, aber sonst im alltäglichen Leben kriegst du ja erstmal nicht mit, ist jemand schwul oder lesbisch. Entweder sie wohnen halt zusammen, quasi mit einem Namen. Ja? Also dann bist du ihr Nachbar, was aber auch hinter der Tür ist. Oder aber durch Zufall siehst du halt vor dir jemanden laufen, also zwei Händchen halten. Ja. Was aber auch jetzt schon wieder eigentlich eine Interpretation ist, dass sie zwangsläufig deswegen schwul sein müssten. Ja. Man macht es nicht. Ja. Ne? Und wir so, aber das sind ja natürlich im Alltag auch hier die einzigen Signale, wo man halt mit sowas konfrontiert ist. Halt irgendwie. Und das, also ehrlich gesagt, das finde ich auch, das macht mir auch große Freude da. Also das wirklich zu... sozusagen im öffentlichen Raum wahrgenommen zu werden. Mhm. Das finde ich, habe ich immer Spaß dran. Jetzt einfach, weil du dich auch an den Reaktionen der Leute, also mit ein bisschen amüsierst, dass es immer noch so weit entfernt ist vom gesellschaftlichen, alltäglichen Ablauf oder? Nee, auch wirklich als schwul wahrgenommen zu werden, das finde ich toll. Also mir, ehrlich gesagt, mir ist es relativ unangenehm, wenn Leute mich für hetero halten. Mhm. Also mir ging das vor Jahren, war ich mal auf so einer Druckmesse in Düsseldorf Und dann habe ich mir so eine Schneidemaschine angeguckt und dann stand da auch ein Mann, der hat da das vorgeführt und hatte halt so Postkarten ausgeschnitten. Und auf diesen Postkarten waren halt irgendwelche weiblichen Pin-ups drauf, Autos und Fußballer. Ja, also das Klischee. Ja, sehr Klischee. Und dann, was der Typ macht... Ich gucke halt oder sowas und dann nimmt er so einen Stapel, sortiert die Pin-Ups alle raus und die drückt er mir in die Hand. Ja? Mhm. Und wo ich gesagt habe, nein, ich möchte auch nicht so wahrgenommen werden. Ja. Ja? Und wo ich gedacht habe, ich habe früher auch eine Zeit lang wirklich regelmäßig roten Fingernagellack getragen. Ja? Um halt irgendwie auch Situation zu vermeiden. Ja, ja, und wo ich gedacht habe, ey, scheiße, wenn ich jetzt rote Fingernägel hätte, der käme mir nicht auf die Idee, mir weibliche Pin-Up-Bilder aufzudrücken. Ja, ja. Und das fand ich schon immer, fand ich sehr angenehm, dass diese roten Fingernägel das zumindest dieses tradierte Wahrnehmungsbild von einem Mann bricht, ja, auf jeden Fall in Frage stellt. Also es wird nicht sofort eingeordnet, das ist ein heterosexueller Mann, lalala. Also als zwei wichtigste Kategorien erstmal. Mhm. Ja. Und das fand ich super angenehm, aber das Problem daran ist wirklich, also zum Beispiel in Klärchens, also ich habe es schon vorher lange nicht mehr gemacht, weil es einfach umständlich und nervig ist. Also gerade bei Arbeit, du hast ständig rote Striemen auf dem Papier oder so irgendwie. Und man muss es auch pflegen die ganze Zeit und das nervt. Da sieht man mal, was die Frauen alles so tun. Ja, ja. Ich bin auch immer fasziniert, wenn Leute oder Frauen da mit roten Fingernägeln da die ganze Zeit arbeiten und die sehen immer aus wie frisch lackiert, was sie wahrscheinlich auch sind. Ja. Das ist das eine, aber das andere ist auch zum Beispiel in Klärchens, ich würde es mich nicht trauen. Weil du Angst hast, dass da eine Reaktion kommt, die unangenehm ist, oder ist es dir einfach... es ist ein öffentlicher Raum, der jetzt nicht so klar, wie nennt man das, kodiert ist oder wie auch immer. Also wenn du ins S36 gehst, dann ist es einfacher, denke ich, weil du kannst dich da mehr fallen lassen. Im Klärchens jetzt halt, hat das mit der Rolle als Tanzlehrer dort etwas zu tun im Klärchens, oder ist es eher wirklich also die Rolle, also als geschlechtliche Rolle, die dich nicht trauen lässt, dich so ins Klärchen zu bewegen, zu wagen? Schwierige Frage. Na gut, ich will jetzt auch keine... Also, ich kann es ja so nicht, kann's ja nicht so sagen. Nee, ist jetzt auch jetzt, muss auch gar nicht jetzt beantwortet. Also es gibt ja immer Fragen, die lassen sich einfach nicht beantworten, irgendwie, weil sie überfordern einen irgendwie. Also ich merke in Klärchen schon, wann war das denn bei irgendeinem Ball? Ich glaube, der letzte Ball, der da war, wo ich dann schon das unbedingte Bedürfnis habe, ich muss jetzt mit einem Kerl tanzen. Ja, also einfach um es zu markieren. Ja. Mhm. Ich hatte wirklich das unbedingte Bedürfnis, ich muss jetzt mit einem Mann tanzen. Also wie andere sagen, ich brauche jetzt einen Drink. Ja. Ich muss jetzt mit einem Typen tanzen. Ja. Und zwar um wirklich, also das Bedürfnis war, ich will nicht als hetero eingeordnet werden. Mhm. Ja? Ich meine, frag Typen, die Heten sind. Ja, die wollen auch nicht als schwul. Ja. Also mich haben sie oftmals immer früher gefragt, ja. Irgendwie so, dann bist du schwul? Ich so, nee, bin ich nicht. Tut mir leid für dich, wenn ich den Eindruck gemacht habe. Irgendwie so, nee, ist ja okay. Irgendwie so, aber also ich wollte auch nicht als Schwule eingeordnet werden, weil ich einfach wusste, dass ich eine Hete bin, so ungefähr. Ja. Ja. Irgendwie so, also es gab halt skurrile Situationen teilweise, ja, irgendwie so in meinem Leben. Irgendwie so, wo ich dachte so, ja, hätte ich das besser kommuniziert, dann wäre es vielleicht nicht so in der Situation gekommen. Also, ich weiß es nicht. Was ich jetzt nochmal zu diesen Markierungen von wegen Schwulsein da drin, Es ist, also was ja tanztechnisch schon auch eine Geschichte ist, dass viele Männer Hemmung haben, also viele Sachen im Tanzen sind ja sehr, wie will ich sagen, bisschen überdreht. Ja, das also ist hier, theatralische das hier. Bewegungen. Genau. Ja, das seht ihr jetzt leider nicht. Nee, aber er reckt so den Arm hoch, er verdreht ihn gleichzeitig zur Seite und spreizt mindestens den kleinen Finger ab. und so eine Sache, da haben zumindest, also haben erstmal viele Menschen Hemmungen, aber schon mehr Männer haben da auch Hemmungen, das zu machen. Ja? Und wenn ich das lehre, dann kriege ich da schon sehr viel skeptische Blicke, wo man denkt, also wo es einfach ja wahrscheinlich auch einfach zu schwul ist. Ja? Also so eine Bewegung hier zu machen, das ist einfach geht für viele Menschen und insbesondere für viele Männer geht es nicht. Komischerweise ist es aber genau die Geste, also das ist, nehmen wir mal zum Beispiel, es gibt ja so ein popkulturell Pulp Fiction, ne? John Travolta mit Uma Thurman auf der, ne, irgendwie, das ist, also er ist Hete Galore, ja, irgendwie, eigentlich kaum eine Bewegung, höchstens angedeutet und dabei cool, ja, irgendwie so, aber es geht trotzdem um die Geste, es geht immer um die Bewegung, bei Travolta ist sie in diesem Falle halt total reduziert und das macht ihn cool. Und wenn ich aber am Tanzflur stehe an der Seite, halt, dann möchte ich, also ich fühle mich besser unterhalten, wenn ich Tanzpaare sehe, die ihre Gesten richtig schön ausgearbeitet präsentieren, ja, als wenn halt irgendwie da ein Typ, keine Ahnung, hier beim Öffnen im Cha-Cha, ja, irgendwie so, dann sieht das halt aus wie so ein angeschossener Vogel, der den Flügel nicht mehr ganz hoch kriegt, so, ja, irgendwie. Also das ist... ja, aber das gehört schon irgendwie auch gleichzeitig dazu, finde ich. Also ja, schon, aber es ist mir selber schwer damit. Ja, genau. Das ist ja die Frage, was sieht man gerne und was traut man sich auch selber zu machen? Ja, ich sehe auch aus wie ein angeschossener Vogel. Nein. Aber man gibt sich, also zumindest versuchen wir durch das Bewusstmachen halt irgendwie da eine Meinung zu bilden, um dann halt eine Handlung daraus, einen Schluss zu ziehen. Ja? Will ich das jetzt oder will ich das nicht? Und also die wenigsten können so cool tanzen wie John Travolta, aber nichtsdestotrotz irgendwie irgendwo. Man ist ja da. Ne, so. wenn ich jetzt nochmal so eine Abschlussfrage, ja, irgendwie so den großen Wurf, irgendwie so, also wir hatten das ja schon im Gespräch angedeutet, also du bist selbstständiger Handwerker, also bist also relativ autonom, was deine Zeitanteilung angeht, aber es ist deine Tätigkeit und dein zwischen Job und Beruf, vielleicht nicht die Berufung, aber auf jeden Fall, das tust du als Gelderwerb irgendwie. Aber was bedeutet dir es als Tanzlehrer zu arbeiten? Naja, also ich sage gerne, es ist das dritte Mal in meinem Leben, dass ich mein Hobby zum Geldverdienen auch umwandle oder mache. Und lass mich raten, ist der Drucker auch gar nicht so schlimm, ne? Nee, ich bin hier vollkommen, Drucken ist meine Welt, ja. Tanzen auch, ja. Und das dritte? Früher war ich mal noch Orgelbauer. Orgelbauer? Ja. Gelernter Orgel? Gelernter Orgel. Da habe ich auch meinen Facharbeiterbrief, ja. Auch so ein Ding, wo wir sich nur ein ganzes Gespräch zu führen. Orgelbauer, so richtig die Kirchenorgel, ne? Ja. Aber gut, nicht wegdriften. Also du konntest zum dritten Mal in deinem Leben etwas, was dir am Herzen liegt, was als Hobby gestartet ist oder als Interesse, tatsächlich so ins Zentrum deiner Existenz ziehen, dass du sogar dann zum Gelderwerb es gekommen ist. Ja, und es ist auch, ja, also es ist, wirtschaftlichen Gründen wird diese Druckerei hier nicht mehr bis zur Rente reichen, sagen wir mal so. Und wenn sich das mit dem Tanzen, und ich lege auch noch auf, so ausbauen lässt, dass das ein Teil wird davon, von der wirtschaftlichen Grundlage, ist das super. Ja. Also ich habe wirklich das Privileg, dass ich zum Geld verdienen nicht Dinge machen muss, wo ich keinen Bock zu habe. Ja, also das ist wirklich am wenigsten entfremdet, wie ich mir das überhaupt vorstellen kann. Also ich würde diese Sachen auch alle machen, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde. Also und das finde ich, ist super. Dann würde ich sagen, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Das waren die Kiezbiografien mit einer weiteren Folge der Ausgabe 2. Mein Name ist Lutz Bonneberg und ihr könnt gerne auf www.kiezbiografien.de schauen, wenn ihr mir einen Kommentar schreiben wollt, weil Feedback ist immer cool. Ja, ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.